Lektion 4. 4a. 4a. Давайте научимся вести переговоры на немецком языке. Hören Sie gut zu. Wie viel kostet denn die kleinere Lampe, die auf dem Regal steht? Ich gebe dir einen guten Preis, das weißt du doch. Wie gefällt dir denn der Schreibtisch? Der ist mir zu groß und auch viel zu teuer. Ich gebe dir den Schreibtisch und die kleine Lampe für einen unschlagbaren Preis. Den Schreibtisch kannst du behalten. Ich bin mehr an der antiken Uhr interessiert. Natürlich. Hier, wie gefällt dir die Taschenuhr? Das Beste kommt immer zuletzt. 500 Euro für die Uhr und die Lampen. Niemals! Willst du tauschen? Was hast du anzubieten? Ich gebe dir meine Sammlung von Schnupftabakdosen und ich bekomme die Lampen und die Uhr. Einverstanden. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Сколько стоит маленькая лампа, которая стоит на полке? Wie viel kostet denn die kleinere Lampe, die auf dem Regal steht? Я предложу тебе хорошую цену. Ты же знаешь. Ich gebe dir einen guten Preis, das weißt du doch. Как тебе письменный стол? Wie gefällt dir denn der Schreibtisch? Он слишком большой и явно слишком дорогой. Der ist mir zu groß und auch viel zu teuer. Я отдам тебе стол и маленькую лампу за неслыханную цену. Ich gebe dir den Schreibtisch und die kleine Lampe für einen unschlagbaren Preis. Стол можешь оставить себе. Den Schreibtisch kannst du behalten. Меня больше интересуют старинные часы. Ich bin mehr an der antiken Uhr interessiert. Конечно. Natürlich. Вот. Hier. Как тебе эти карманные часы? Wie gefällt dir die Taschenuhr? Лучшее всегда попадается последним. Das Beste kommt immer zuletzt. 500 евро за часы и лампы. 500 Euro für die Uhr und die Lampen. Ни за что. Niemals! Хочешь, поменяемся? Willst du tauschen? Что ты можешь предложить? Was hast du anzubieten? Я отдам тебе свою коллекцию табакерок, а получу лампы и часы. Ich gebe dir meine Sammlung von Schnupftabakdosen und ich bekomme die Lampen und die Uhr. Договорились. Einverstanden.